ich hört die Vöglein singen. Sie sangen so jung, sie sangen so alt. Die kleinen Waldvöglein im grünen Wald, im grünen Wald, wie gern hört ich sie singen, ja, Frau Nachtigall, sing du's bei meinem Veitsliebchen. Komm schier, wenn's finster ist. Wenn niemand auf der Gasse ist, dann komm zu mir. Dann komm zu mir, herein will ich dich lassen, ja, lassen. Der Tag kam zu Veitsliebchen gegangen. Er klopft so leis wohl an den Ring. Ei, schläfst du oder wachst, mein Kind? Ich hab so lang gestanden. Ich hab so lang gestanden. Zum holden, süßen Lieben. Die Nachtigall sang die ganze Nacht. Du schlafst, selig Mägdelein, nimm dich in Acht, nimm dich in Acht. Wo ist dein Herz, Liebster, geblieben?